intensiv VDR 4, gestalten intensiv VDR 4, Naturgewalt. Du musst dich festkrallen, du musst dich festhalten, denn unser Scheiß geht ab wie Achterbahnfahren. Dein Kreislauf spinnt, dein Blut gerinnt, stocksteil vor Angst, VDR gewinnt. 4 gewinnt, die 4 sind die Besten, du kannst es am besten, indem du sie fragst nach Name und Nummer, aber nur wenn du weiblich bist. Mein letztes Angebot für dich, ich ficke dich in deinen Arsch, VDR 3 Pro von hinten, also anal. Einigkeit, Recht und Freiheit im VDR-Staat. Wir bleiben hier, wir bleiben hart, 3 Mann, 3 Schwänze, VDR-Staat. Einigkeit, Recht und Freiheit im VDR-Staat. Wir bleiben hier, wir bleiben hart, 3 Mann, 3 Schwänze, VDR-Staat. Wenn du willst zu deinen Arschpop-Kollegen, doch da kommt nur heiße Luft, so wie aus Hardrock-Reden. Ich sitz im Hardrock-Café und trinke Wodka nur mit Sprite, mit Limettensaft veredelt und natürlich etwas Eis. Sieh dich bitte an, du bist ne ganz arme Hure und verschwendest meine Zeit fast schon wie Ganztagsbesuche. So mit Gamsbart und Schuhe, wie sie keiner gerne trägt, messe ich deine Verstrahlung mit nem Geigermessgerät. Hab ich mich einmal festgelegt, wo lang der Hase endlich läuft, spritz ich deiner mal ins Maul, dass sie beim Blasen fast ersäuft. Du kriegst Blasen, wenn du läufst, und es hindert dich daran, ins Wohnzimmer zu kommen wie ein Kinderzimmerschrank. Einigkeit, Recht und Freiheit im VDR-Staat. Wir bleiben hier, wir bleiben hart, 3 Mann, 3 Schwänze, VDR-Staat. Einigkeit, Recht und Freiheit im VDR-Staat. Wir bleiben hier, wir bleiben hart, 3 Mann, 3 Schwänze, VDR-Staat. Bitch, ich mach dir ein letztes Angebot. Ablehnst, bist du selbst dran schuld. Dein Leben oder das der Person, die du am meisten liebst. Dass du die Wahl der Entscheidung hast, bedauerst du zutiefst. Doch das ist momentan unabänderlich. Also Nutte, denk nach und entscheide dich. Für Tod oder Leben, bringst du ein Opfer oder lernst du dir selbst zu vergeben. In deiner Hand alle Fäden, doch nicht mehr lang. Kommen wir zum Ursprung, zur Frage vom Anfang. Ich hab genug Zeit mit dir verbracht. Hätte nicht erwartet, dass der Tod wegen mir heute 2 Namen mehr auf deiner Liste hat. Einigkeit, Recht und Freiheit im VDR-Staat. Wir bleiben hier, wir bleiben hart, 3 Mann, 3 Schwänze, VDR-Staat. Einigkeit, Recht und Freiheit im VDR-Staat. Wir bleiben hier, wir bleiben hart, 3 Mann, 3 Schwänze, VDR-Staat. Einigkeit, Recht und Freiheit im VDR-Staat. Wir bleiben hier, wir bleiben hart, 3 Mann, 3 Schwänze, VDR-Staat.